Erster König Merodach Baladan aus Babel schickte einen Brief und Geschenke an Hiskia. Zweiter Hiskia freute sich. Er zeigte ihnen sein Schatzhaus mit Silber und Gold. Dritter der Prophet Jesaja kam zu König Hiskia. Er fragte, was sagten diese Männer? Vierter Hiskia antwortete, sie sahen alles in meinem Palast. Ich zeigte ihnen alle Schätze. Fünfter Jesaja sagte zu Hiskia, höre, was Gott der Herr sagt. Sechster, es kommt eine Zeit. Alles in deinem Palast wird nach Babel gebracht. Siebter, auch deine Söhne werden genommen. Sie müssen im Palast des Königs von Babel dienen. Achter Hiskia sagte zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut. Ich habe Frieden, solange ich lebe.